Kapitel 12. Zwei Dinge, die Gott betrüben. Obwohl Gott möchte, dass wir uns nach seinen Gaben ausstrecken, gibt es zwei Dinge, die sein Herz tief betrüben. Wir müssen lernen, diese zwei Dinge zu verstehen und sie um alles in der Welt zu vermeiden. Die Gaben mehr als den Geber zu lieben. Da gibt es die große Gefahr, dass wir die Gabe mehr als den Geber suchen. Es ist der Heilige Geist, der die Geistesgaben gibt und Gott wünscht sich für uns, dass wir diese Gaben haben und darin auch fließen. Das ist eine klare Lehre der Bibel, wie auch immer, wenn wir die Gaben mehr als den Heiligen Geist oder Jesus Christus lieben, betrübt das Gottes Herz zutiefst. Vor kurzem bin ich durch viele verschiedene Nationen gereist und habe 49 Tage am Stück gepredigt. Meine Frau konnte nicht mit mir reisen, weil sie auf der Universität studierte. Ich war so begeistert, nach Hause zu kommen und sie wiederzusehen. Als ich nach Hause kam, war alles, was ich wollte, sie in meinen Armen zu halten, ohne viel zu sagen. Wenn sie mich, so wie ich durch die Türe kam, gebeten hätte, meine Koffer zu öffnen, um zu sehen, ob ich ihr Geschenke mitgebracht habe, dann hätte ich ihr gesagt, dass ich sie vermisst habe und nur bei ihr sein wollte. Wenn sie darauf bestanden hätte, dass sie sofort sehen möchte, ob ich Geschenke für sie habe, wäre ich tief verletzt gewesen. Natürlich liebe ich es, ihr Geschenke zu bringen, aber ich bin glücklich, dass sie meine Gegenwart mehr will als irgendein Geschenk, das ich ihr machen könnte. Letztes Jahr habe ich in einer Gemeinde für insgesamt 11 Tage gedient. Ich predigte täglich und betete öfter bis zu 3-mal am Tag für Menschen. In jedem einzelnen Meeting habe ich gesehen, wie Gott sich bewegt hat, Herzen berührt hat, Menschen geheilt hat, oft auf dramatische und unmittelbare Art von sehr ernsten Leiden, Ungläubige errettete und viele kraftvolle prophetische Worte gegeben wurden. Am Montagabend war der Raum wieder mit Hunderten von bedürftigen Menschen vollgepackt, die eine Berührung von Gott wollten, Heilung für ihre kaputten Körper erhofften und auf ein Wunder warteten. Ihre Nöte waren groß, Menschen waren verzweifelt, und sie hatten die Kraft von Jesus Abend für Abend erlebt. Aber dieser Abend war anders. Soweit es mich betraf, habe ich alles wie sonst auch gemacht, ich predigte mit Leidenschaft und betete für die Menschenmenge, die am Altar in Tränen kniete. Und doch war etwas anders. Als ich für die erste kranke Frau betete, bekam sie ihr Heilungswunder nicht. Ich betete mehr, ich wies zurück, befahl und tat, was immer man tun kann, dennoch passierte nichts. Ich wollte dieser Frau Worte der Ermutigung zusprechen und für die anderen Menschen weiter beten. Ich streckte mich im Geist nach prophetischen Worten für die Menschen aus, doch es ging nicht. Der Geist Gottes hielt mich stark zurück. Ich musste den Leuten sagen, es tut mir leid, keine Gebete mehr, und ich ging aus dem Raum und ließ hunderte verzweifelte Menschen hinter mir. Als ich an jenem Abend in mein Hotel zurückkam, sagte ich dem Pastor, er solle mich am nächsten Tag nicht zum Mittagessen abholen. Ich wollte den ganzen Tag mit Fasten, im Gebet und der Suche nach Gott verbringen. Ich konnte nicht schlafen. Ich schluchzte, weinte, betete, schüttete dem Herrn mein Herz aus. Die meiste Nacht rang ich mit Gott, bis mir endlich mein geliebter Herr Jesus Christus begegnete. Was ich in jener Nacht erlebte, hat mich zutiefst beeindruckt und veränderte den Ablauf des folgenden Meetings am Abend. Jesus zeigte mir, wie tief betrübt er über zwei Dinge war, und er wollte, dass ich es diese kostbaren Menschen in Brasilien wissen ließ. Das Erste, was ihn so bekümmerte, war, dass die Menschen begonnen hatten, die Wunder mehr zu begehren als die Beziehung mit ihm. Er zeigte mir, wie er als Bräutigam sich so sehr nach seiner Gemeinde, der Braut, verzehrt. Er hat viele Gaben für sie und es verlangt ihn danach, sie ihr zu geben. Aber mehr als seine Gaben zu begehren, muss sie mit Leidenschaft nach ihm erfüllt sein. Auch wenn er sie niemals segnen würde, niemals ein Wunder tun würde, muss sie ihm über alle Gaben, Erfahrungen und übernatürliche Begegnungen hinaus nachjagen. Er ließ mich den Schmerz seines Herzens fühlen. Bis dahin war ich schon einige Zeit ohne meine Frau, mit der ich 26 Jahre verheiratet war, auf Reisen. Ich vermisste sie sehr und verlangte danach, bei ihr zu sein. Als ich in den frühen Morgenstunden auf meinem Bett lag, weinte ich und schluchzte diese Worte: Jesus, ich liebe dich mehr als der Bi, mich verlangt mehr nach dir als nach ihr. Deine Gegenwart möchte ich mehr als ihre. Ich habe nach dir mehr Verlangen als nach der Bi. Wie der Hirsch nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir, Herr. Dann ließ er mich realisieren, dass er mich sein Herz für die Gemeinde hatte fühlen lassen. So sehr verlangt sein Herz nach uns, seiner Braut. Wir dürfen niemals Dinge höher als unseren geliebten Jesus schätzen, kein Wunder, keine Not und kein Wunsch nach irgendetwas. Das ist geistlicher Ehebruch und wir müssen Buße darüber tun. Wenn uns auch das Wort Gottes klar lehrt und ermutigt, uns nach den geistlichen Gaben auszustrecken, vor allem danach, dass wir weissagen, dürfen wir die Gaben nicht über Jesus erheben. Zweitens hatten die Menschen begonnen, ihre Hoffnung auf mich zu setzen, sie gingen mir nach und hofften, dass Gott ein Mal mehr mich verwenden würde, um ein Wunder zu tun. Jesus zeigte mir, wie auch das sein Herz zutiefst betrübte. Unsere einzige Hoffnung ist Jesus, nicht Männer oder Frauen, egal, wer sie sind. In der Gemeinde haben wir Prediger erhoben, wir verherrlichen sie, folgen ihnen, laufen ihnen nach und setzen unser Vertrauen in sie, wo doch Jesus alles ist, was wir brauchen. Er ist unsere Heilung, Weisheit, Stärke, Verstehen und alles andere, wir verbreiten Nachrichten darüber, wie großartig Menschen sind, wie gesalbt und wie wunderbar. All das betrübt Jesus. Er ist alles in allem und unsere Hoffnung für jedes Wunder muss alleine in ihm sein. Er zeigte mir auch, obwohl ich nicht den Ruhm und die Ehre von Menschen suchte, dass ich nicht alles dazu getan hatte, um sie davon abzuhalten und das schmerzte ihn. Nachdem ich die Nacht und den folgenden Tag in meinem Hotelzimmer verbracht hatte, meine eigene Schlechtigkeit, Scham und Sündhaftigkeit fühlte und wie ich das Herz meines Jesus betrübt hatte, ging ich zum Gottesdienst am Abend. Wieder waren Hunderte von verzweifelten Menschen dort. Ich versuchte, meinen iPad für meine Predigtnotizen zu öffnen, aber er ließ sich nicht öffnen. Ich stand auf der Bühne und nichts funktionierte. Ich fühlte mich verloren und verzweifelt. Plötzlich realisierte ich, dass ich Jesus tun lassen musste, was er tun wollte, so öffnete ich meinen Mund und für die nächste Stunde oder so kam ein Ruf nach wahrer Umkehr heraus, ein Ruf, Jesus mehr als irgendetwas zu begehren, als was wir glauben zu brauchen, ein Ruf zur Umkehr vom Hochheben dieses kleinen österreichischen Predigers und der Hoffnung, dass wenn er betet, wir das Wunder und eine Berührung von Gott bekommen. Menschen drängten um den Altar, knieten und legten sich auf den kalten Steinboden mit Tränen der Busse, die über ihre Gesichter strömten. Nach einer Weile, vielleicht 20 Minuten, spürte ich, wie der Herr mir sagte, sie sollten zu ihren Plätzen zurückgehen. Dann rief ich jede einzelne Person, die krank war und eine Berührung von Jesus brauchte, heraus. Dutzende kamen nach vorne. Ich fühlte mich schwach, ohne Hoffnung und verloren. Ich war ein Nichts, Jesus war alles. Ich fühlte, dass Jesus mir sagte, nicht die Hände aufzulegen oder für Einzelne zu beten. So betete ich nur ein einziges, einfaches Gebet und jede einzelne Person, etwa 50 Leute, gaben danach Zeugnis, durch einige erstaunliche Wunder, inklusive kreative Wunder, geheilt worden zu sein. Knochen wurden an jenem Abend verschoben, unbewegliche Körperteile konnten wieder bewegt werden, chronische Schmerzen verschwanden. Dasselbe passierte am nächsten Abend in einer anderen Stadt. Jesus heilte jede einzelne Person, sogar Augenlicht wurde wiederhergestellt. Den Überbringer mehr zu lieben als die Quelle. In unserer Unreife können wir leicht den Fehler machen, den Kanal, den Gott benutzt, mehr zu erheben, als Gott selbstständig. Wir müssen verstehen, dass egal wie mächtig Gott andere verwendet, sie nur die Überbringer sind und Gott die Quelle ist. Alle Gaben kommen von ihm und nicht von uns. Die Salbung ist von Gott, nicht von uns. Paulus hat es den unreifen Chor intern auf folgende Weise erklärt. Was folgt aus dem Allem? Niemand soll sich an andere Menschen hängen und damit auch noch prahlen. Alles gehört doch euch, Paulus, Apollos und Petrus, die Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft, alles gehört euch, ihr selbst aber gehört Christus, und Christus gehört Gott Erster. Korinther 3, 21 bis 23. Manches Mal, wenn ich in Treffen bin, wo Menschen die Sprecher höher achten als Gott, fühle ich mich im Geist sehr betrübt. Gott wird seine Herrlichkeit mit niemandem teilen und eines Tages werden wir alle von Jesus Christus gerichtet werden, jene, welche die Überbringer verherrlichen, die Gott benutzt, und jene Diener Gottes, die von Menschen Verherrlichung suchen. Schauen wir die Geschichte an, als Jesus auf einem Esel in Jerusalem Einzug hielt und alle Menschen ihre Kleider auf die Straße warfen und ihrem kommenden König zujubelten. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere, und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei der Sohn Davids. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe, Matthäus 21, 7-9. Wie dumm wäre es gewesen, wenn der Esel sich vor allen anderen Eseln damit gebrüstet hätte, als er am Abend in den Stall zurückkam, wie Menschen ihn gefeiert haben. Sie feierten den Herrn, er war nur der, der ihn trug. Auf dieselbe Art und Weise tragen wir nur die Gabe oder Salbung. Wir sind niemals die Quelle, der Herr ist die Quelle.